Ja, ich grüße euch an diesem herrlichen Tag. Schön, dass ihr hier seid. Und bevor ich es vergesse, ich sollte auch Grüße ausrichten von Claudia. Nachher habe ich es eh vergessen. Die ist ja seit ein paar Wochen bei Katharina und wie Jens schon gesagt hat, wir denken, jederzeit oder innerhalb der nächsten 2 Wochen wird Enkelchen Nummer 5 landen. Was war das für ein Hammer-Gottesdienst letzten Sonntag? Also ich war nicht hier, ich weiß nicht, wer von euch hier war, aber ich habe den auf dem Podcast hochgeladen und dann kann ich mir den ja auch noch anhören. Da war der Erhard Baum hier, langjähriger Gemeindeleiter der FEGN und hat hier 4 Nägel eingeschlagen. Und wer da war, der weiß es vielleicht noch, ich mag es einfach ganz kurz umreißen. Und ich finde, diese Nägel, die sind wichtig fürs Miteinander. Und diese Nägel, die können eine Gemeinde zusammenhalten, beziehungsweise die bauen ein Konstrukt, wo man wirklich drauf bauen kann. Der erste Nagel, hat er gesagt, das ist Jesus, der Mittelpunkt. Und hat erklärt, dass man den Glauben anderer einfach mal stehen lassen soll. Dass man die Lieder, die man vielleicht nicht so gerne singt, einfach mal stehen lassen soll oder andere Ansichten, wenn jemand anderer Ansicht ist wie ich selber, das auch mal stehen lassen soll. Also im Grunde Akzeptanz, weil Jesus ist der Mittelpunkt und der Rest drumherum, das ist das Drumherum und wir sollten uns auf den Mittelpunkt konzentrieren. Den zweiten Nagel hat er genannt, nimm deinen Platz ein. Finde deinen Platz, den Platz, den Jesus für dich vorgesehen hat. Und er hat auch gesagt, dass sich dieser Platz vielleicht im Laufe des Lebens sich verändern kann. Aber er hat gesagt, wir sollen ihn verbindlich einnehmen. Heute schon öfter angesprochen, der dritte Nagel, sei dankbar. Und dankbar sein ist halt eine Entscheidung, sagt er. Und er hat sich entschieden, sich nicht zu ärgern. Und das war ein Punkt, der hat mich auch getroffen, weil ich ärgere mich auch manchmal. Und ich habe gesagt, okay, das stimmt. Da muss ich mich entscheiden, mich nicht zu ärgern und über die guten Dinge zu freuen. Der vierte Nagel war, wachse in der Demut, also sich selber zurückstellen. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr sollten wir andere Meinungen stehen lassen können, desto mehr müssen wir eigentlich relaxed rangehen und mal irgendwas nicht gerade rücken müssen oder beziehungsweise einfach zu dienen, also demütig sein. Und ich weiß nicht, ob für dich was für dich dabei war, was dich angesprochen hat, aber ich möchte heute auch einen weiteren wichtigen Nagel einschlagen und frag mich, was ist wirklich wichtig oder was ist Gott wirklich wichtig? Was muss an erster Stelle stehen? Oder was muss ich besonders beachten in meinem Leben? Was darf auf keinen Fall fehlen? Und was darf ich um Himmels Willen nicht verpassen in meinem Leben? Gibt es etwas, was vor allem anderen Priorität haben muss? Oder wenn alles gesagt worden ist und wenn alles gemacht worden ist, was ist dann zuletzt noch wichtig zu sagen am Ende? Was muss dann noch gesagt werden? Mit diesen Fragen möchte ich einfach das Thema des heutigen Tages, weil heute ist der Sonntag Rogate, ansprechen und da geht es ums Thema Beten. Es geht ums Gebet, ums Reden mit Gott. Und das möchte ich ganz kurz noch tun. Ja, Vater, ja, Jesus, wir haben uns hier versammelt, um dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass du uns, dass du jeden persönlich einfach auch ansprichst. Dass für jeden etwas dabei ist, weil du es bist, der uns weiter verändert. Nimm mich dazu in die Hand, lass mich das Richtige aussprechen, das Richtige verschweigen. Ich danke dir dafür. Amen. Beten. Ich sage das ganz bewusst, es gibt nichts Wichtigeres für dich. Es geht auch darum, was in deinem Leben am wichtigsten ist. Dieser Gott hat dich geschaffen, dieser Gott hat dein Leben geschaffen und er hat ein Anliegen, dass sich dein Leben entfaltet. Und zwar so, dass du nur noch staunst und sagst, wow, das ist Leben. Und er hat gesagt, was ihm wichtig ist. Es geht halt um Kommunikation. Es geht um das Reden. Wisst ihr, wir können miteinander reden, aber es geht um das Reden mit der höchsten Autorität, die es so im Universum gibt. Das Reden mit Gott. Und da gibt es nichts Wichtigeres und nichts Dringlicheres. Und deshalb ist Gebet auch so angegriffen. Und deshalb ist Gebet auch oft so schwierig. Und vielleicht würden viele von euch sagen, oder einige, Gebet finde ich auch manchmal sehr schwer. Muss ich mich konzentrieren, da muss ich mir die Zeit für nehmen oder habe die Zeit nicht für. Aber ich wage zu behaupten, dass das Gebet halt so, so wichtig ist. Wenn Gott sagt in Psalm 50, Vers 15, und rufe mich an am Tage der Bedrängnis, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen, dann ist das ein Angebot. Aber was tun wir denn oft in der Not? Wir machen uns erstmal selber Sorgen. Wir machen uns verrückt, vielleicht anderen Kummer. Und wenn wir uns dann so verrückt vor Sorgen machen, dann, und dann wirklich nichts mehr geht, dann sagen wir, ja, dann hilft vielleicht nur noch beten. Aber Gott sagt, ich hätte dir geraten, tu das zuerst. Du hättest dir Monate, Wochen, Jahre sparen können. Bab hat mal ein Lied gesungen, wenn es sich späte lohne dat, kannst du besser aussprechen, Karin. Ne? Ich sage euch, beten lohnt sich. Und es lohnt sich, es an die erste Stelle zu setzen. Paulus hat mal einen Brief an seinen geistlichen Sohn geschrieben, Timotheus. Timotheus war ein junger Mann, hatte sich bei Paulus bekehrt und deswegen nennt er ihn seinen geistlichen Sohn. Paulus hatte ihn in Ephesus zurückgelassen und Timotheus war ein ängstlicher, zurückhaltender, also nicht so mutiger Kerl wie der Paulus. Und Paulus schreibt ihm dann einige Mails, hätte ich jetzt fast gesagt, Briefe nach Ephesus und es war dort in der Gemeinde ziemlich schwierig. Es gab viele Irrlehren dort, es gab schwierige Leute, eigentlich Gemeindeleben halt, und er macht ihm Mut. Im ersten Kapitel schreibt er von diesen ganzen Problemen, von dieser schwierigen Gemeindesituation. Und dann schreibt er im zweiten Kapitel Vers 2, Vers 1 bis 4, und das nehmen wir als Grundlage für den heutigen Dienst. Und ich habe es mitgebracht. Machen wir einen weiter, Dieter. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und ich habe uns noch eine zweite Übersetzung mitgebracht, die habe ich auch da drunter, kannst du einmal weiterklicken. Das ist jetzt Neues Leben, gleicher Text. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und für andere Menschen in führenden Stellungen beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Und Paulus hat im ersten Kapitel an Timotheus selber geschrieben. Und jetzt geht er zur Gemeinde über und sagt Timotheus eigentlich, das musst du der Gemeinde sagen. Vor allem anderen betet. Egal was passiert. Egal wie dein Leben verläuft. Ob gut oder im Augenblick eher schlecht. Also ob gute Zeiten oder schlechte Zeiten. Ob du im Segen oder im Fluch lebst im Augenblick. Ob dein Leben gelingt oder ob es überhaupt nicht gelingt. Ob du es gerade aufbaust oder ob du es gerade zerstörst. Egal, betet vorher. Vor allem, was zu tun ist, muss Gebet Priorität haben. Nicht unter anderem ist Gebet auch wichtig. Oder zuletzt betet noch. Wisst ihr, es gibt so viele Sitzungen, so viele Besprechungen, wo das Gebet zum Schluss kommt. Und zwar alle, wenn wir müde sind, wenn lange diskutiert wurde und es heißt, könnte noch einer kurz mit uns beten. Kurz, weil wir ja alle nach Hause wollen. Paulus würde sagen, hey Leute, ihr müsst euch eigentlich nicht wundern, wenn ihr Stunde um Stunde diskutiert, wenn ihr euch Sorgen macht um alles Mögliche, weil ihr diese Priorität vergessen habt. Vor allem. Und das Wort, was Paulus hier benutzt, ist Parakaleo. Das kann man übersetzen mit ich ermutige euch oder auch ich ermahne euch. Also das ist beides das gleiche Wort, nur im Deutschen ist es schon unterschiedlich, auch je nach Übersetzung. Auch du kannst heute Morgen das als Ermutigung nehmen oder du kannst es als Ermahnung nehmen. Ich ermutige dich, bevor du jetzt alles andere machst, auch alles Wichtige machst oder alles das, was getan werden muss, vor allem bete. Oder du kannst es als Ermahnung nehmen. Dass du hier sitzt und sagst, ach, weiß ich schon alles. Dann sage ich, ja, dann mach's doch. Also du sitzt hier heute Morgen und entscheidest, ob du eine Ermutigung oder eine Ermahnung hörst. Was Paulus sagen möchte, ist, betet, Leute, betet. Und er spricht hier aus Erfahrung. Vor allem anderen. Mach die Hauptsache nicht zur Nebensache. Wenn Gebet wirklich eine hohe Priorität bei dir hat, dann ist es keine Nebensache irgendwann am Ende. Zwei Dinge solltest du wissen. Erstens, wer ist der Adressat? Du wendest dich an den Schöpfer, an den Erhalter, an den Gott, der 600 Billionen Sonnen geschaffen hat. Den großen Gott, das ist dein Adressat. Unbegrenzt, allgegenwärtig und allweise. Und Paulus sagt, lass ihn nicht außen vor. Nutze ihn doch, wenn er sowieso allgegenwärtig ist. Sprich mit ihm. Und der zweite Punkt ist der Absender. Wenn du als Christ betest, dann betest du als Kind. Dann betest du als Sohn, als Tochter, als König, als Königin, als Freund. Du betest als Partner. Und das verleiht dir die Würde. Du darfst kommen, so wie du bist. Vielleicht fühlst du dich manchmal nicht so, aber du bist das. Und du darfst als Kind mit deinem Vater reden. Deshalb ist Gebet halt auch so wichtig. Du musst wissen, der Absender bist du, wer du bist, und der Adressat ist Gott. Und ich darf dir sagen, Gott mag dich nicht. Gott liebt dich. Gott mag die Gemeinde nicht. Er liebt die Gemeinde. Und das ist viel tiefer und das ist viel emotionaler. Das ist viel mehr, als wenn einer sagt, oh, das mag ich so ein bisschen. Liebe ist tiefer. Und würde Paulus, mir als Ältesten, oder Paulus uns als Gemeinde Schneverdingen schreiben, ich glaube, er würde genau das Gleiche schreiben. vor allem anderen, liebe Freie Evangelische Gemeinde in Schneverdingen, fordere ich euch auf, ermutige ich euch, betet, nutzt dieses riesige Geschenk. Und dann sagt Paulus, was er damit meint. Und ein Wort, was vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen bringt, ist das Wort alle. Alle Menschen, alle Könige, alle Regierenden. Und wenn man so auf den ersten Blick hinschaut, dann könnte man meinen, so im Deutschen, er meint das Wort alle. Wenn man aber das griechische Wort, was da steht, genau übersetzt, dann steht da alle. Jeder. Inklusive der Ausnahmen, die dir so durch den Kopf gehen. Und jeder von uns hat bestimmt so eine Liste, wo wir sagen, nee, der nicht, bitte. Wer taucht da zuerst in deiner Liste auf? Alle. Auch die, die du gerne wohin wünschst. Alle. Paulus meint genau das. Und Paulus hatte sicher auch etliche Leute, denen er zu verdanken hatte, dass er im Gefängnis war, dass es ihm schlecht ging, dass er überall verprügelt wurde, verjagt wurde. Er hatte bestimmt viele Leute, die er auf die Liste hätte setzen können. Aber er meint das tatsächlich so. Alle Menschen, alle Könige, alle Regierenden. Und ich betone das extra, weil wir einen Gott haben, der will, dass alle, und das ist ja die Begründung von Paulus, betet nicht nur, weil sie nett sind, nein, weil Gott will, alle, dass alle gerettet werden. Und hier steht wieder das Wort jeder. Auch die, die wir uns vielleicht gerade im Augenblick nicht so im Himmel wünschen, wo wir sagen, nee, das kann nicht sein. Nein, alle. Gott will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen bitten, fürbitten, und danken. Auf die drei Sachen möchte ich kurz eingehen. Bitten. Das fällt uns ja zumeist relativ leicht, weil es da um uns geht. Übrigens steht an der Stelle halt nicht Anbetung. Anbetung hat ja immer mit Gott zu tun. Und das ist Paulus auch sehr wichtig. Hier spricht er von Menschen und deshalb bitten, fürbitten und danken. Solange wir das Objekt der Bitten sind, fällt es uns leicht, oder? Also mir schon. Darin sind wir sehr oft unterwegs. Und das ist legal, das ist okay. Du darfst bitten. Du darfst für dich bitten, vor allen Dingen. Was ist denn im Augenblick zum Beispiel deine Hauptbitte? Was ist im Augenblick das, was du am meisten auf dem Herzen hast? Ich möchte dir heute Morgen zwei Dinge zu den Bitten mitgeben. Erstens, schreib dir deine Gebetsanliegen, deine Herzensanliegen auf. Notier sie dir irgendwo hin. Warum? Weil Gebetserhörungen deiner Bitten du manchmal gar nicht mehr mitbekommst. Entweder weil Gott anders reagiert hat, wie du wolltest, und du hast es dann nicht mitbekommen, oder du hast es schlichtweg vergessen. Wenn ich manchmal auf Notizen schaue, die ich mir gemacht habe, dann denke ich so, stimmt, das war mal ein Thema, das war mal ein Problem für mich, aber das hat sich erledigt. Wenn ich mir das nicht aufschreibe oder wenn wir uns das nicht aufschreiben, dann fällt das hinten runter, da denken wir nicht mehr drüber nach. Schreib sie dir auf. Auch wenn es dir schlecht geht, kann es dir helfen, wenn du drin liest, dass du einfach diese Gebetserhörung, die du erlebt hast, dass dir das Mut macht, dass dich das zuversichtlich stimmt. Und der zweite Punkt zu den Bitten, und das ist vielleicht für Fortgeschrittene, ich sag mal, Beter, die in die zweite Klasse gehen, und versteht den Satz jetzt bitte richtig. Beleidige Gott nicht mit deinen Bitten. Was meine ich damit? Bitte ihn und fordere ihn heraus. Ich möchte euch da einen Vergleich geben. Stell dir vor, ein Raum, und dort sitzen zwei Menschen. Bill und Melinda Gates. Bill Gates ist der Gründer von Microsoft. ist der reichste oder einer der reichsten Menschen überhaupt. Die ist ein großzügiges Ehepaar, die spenden also nicht Millionen, die spenden Milliarden. So, die sitzen da in dem Raum und du kommst rein und sie fragen, was du möchtest. Was brauchst du? Hast du so das Bild? Und dann stehst du da und sagst, das ist eine gute Frage. Und da fällt dir ein, du wolltest immer schon mal so einen Gutschein von Amazon haben für 50 Euro. So ein Gutschein, wo ich dann kaufen kann, was ich möchte. Und du sagst dem Bill Gates, ja, so ein Gutschein für 50 Euro, den hätte ich gerne. Und während er dir den so gibt, fällt dir ein, oh, den Wocheneinkauf, den muss ich auch noch machen. 120 Euro. Und die 120 Euro für deinen Wocheneinkauf bekommst du auch. Dann gehst du raus. Guckst auf den Gutschein, guckst auf die 120 Euro und freust dich ein bisschen. Und dann siehst du draußen eine lange Schlange Menschen stehen, die da auch rein wollen. Und dann sprichst du den Mann an, der die Menschen da immer reinwinkt. Sagst du, ich habe mal eine Frage. Mein Diesel, der müsste auch noch umgerüstet werden. Hätte ich dafür auffragen können? Kostet so 1500 Euro. Natürlich, sagt der Mann. Und da fällt mir ein, mein Sohn, durch die Arbeitslosigkeit kann der im Augenblick die Schulden nicht bezahlen. Hätte ich da auch bitten können? Natürlich, sagt er, der nächste bitte. Und du schaust so auf deinen Gutschein, auf deine 120 Euro. Also ich will das jetzt nicht gering reden, aber du denkst, ich hätte auch was anderes bitten können. Und du denkst vielleicht, naja, wenn so eine Chance bestände, dann... Oder vielleicht denkst du auch, ey, das ist doch total unrealistisch. Aber Freunde, Jesus hat alle Macht. Ihm gehört alles. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Sucht und ihr werdet finden. Und es geht hier nicht um Bill Gates. Der Adressat, gegen den ist Bill Gates arm wie eine Kirchenmaus. Es ist dein Gott und ich möchte dich herausfordern. Nerv ihn. Bestürm ihn. Mach deine Bitten groß. Sei nicht mit zu wenig zufrieden. Die ganze Bibel ist eigentlich voll davon. Bittet mich, bittet ihn. Und wir sind oft so bescheiden und wollen nicht nerven. Ich ermutige dich, Großes zu bitten und Großes zu erwarten. Denn Gott lässt dich gerne herausfordern. Er wird nie sagen, sorry, das kann ich auch nicht. Oder so viel habe ich auch nie auf der hohen Kante, kann ich dir nicht geben. Also es geht hier nicht nur um Geld, nicht, dass wir uns falsch verstehen, sondern bring deine Bitten vor Gott. Es gibt nur zwei Dinge, die Gott nicht mag. Das ist einmal Kleinglaube. Kleinglaube heißt wenig Vertrauen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das machen würde. Das ist Kleinglaube. Und Gott kritisiert das. Jesus hat das kritisiert bei seinen Jüngern. Immer wieder, als sie überlegt haben, heißt es, er schalt ihren Kleinglauben. Das heißt, er schimpfte eigentlich so ein bisschen mit ihm. Eigentlich sagt er, wann kapiert ihr das eigentlich? Vertrauen ist angesagt. Der zweite Punkt sind selbstsüchtige Wünsche, wenn es nur um uns geht. Denn Gott will dir sagen, ich gebe es dir, damit es fließt. Ich schenke dir so viel, damit du es anderen weitergeben kannst. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du bitten, was du willst. Ob er alles erhört, das ist eine andere Sache. Gott weiß genau, was für dich gut ist. Gott weiß genau, wann es für dich gut ist. Aber bitten darfst du. Und ich mache dir Mut, fordere ihn heraus. Das waren die Bitten. Fürbitte. Das ist die Bitte für einen anderen. Wörtlich steht da das Wort Petition. Weißt du, was eine Petition ist? Da will irgendeiner was ändern und unterschreibt eine Petition. Das geht so nicht weiter, dass es die und die Ungerechtigkeit gibt. Dann unterschreibt man eine Petition. Viele bekommen das mittlerweile im Internet und viele denken, das bringt sowieso nichts. Aber Menschen setzen sich dort ein. Das ist Fürbitte. Da ist etwas nicht in Ordnung im Leben des anderen. Und ich trete für ihn ein. Ich bete für ihn. Dem geht's nicht gut. Ich bete für ihn. Fürbitte. Wir beten, wir bitten für andere. Eine andere Übersetzung ist an der Stelle, das ist das Gebet der Intervention. Intervention ist das Wort von Eintreten, von Dazwischentreten. Ich interveniere. Ich möchte, dass das nicht so weiterläuft. Das ist Fürbitte. Ich komme vor Gott und trete dafür ein und sage, Gott, tu was gegen diese Ungerechtigkeit, gegen diese Armut, gegen diese, du bringst ihm das an der Stelle. Und Gebet verändert den Lauf der Geschichte. Da war ein Mann, der litt an seinem Volk, dass sie da alle in Sklaverei lebten. Und er stand auf und betete. Und Gott sagt ihm später, 3 Wochen später, am ersten Tag, als du gebetet hast, gab ich den Befehl. Weil Daniel musste 3 Wochen warten, weil da in der himmlischen Welt noch ein Kampf stattgefunden hat. Aber Gott sagt, in dem Augenblick, wo du in die Fürbitte gegangen bist, habe ich gehandelt, habe ich den Befehl gegeben. Fürbitte hat Wert. Hat Wert für dein Kind, für deinen Ehepartner, für den Kranken, für die Dinge hier in der Welt. Und Gott sucht solche Beter. Und der da oben auf dem Thron sitzt, ist nicht so ein knallhart berechenbarer, kalter Richter, dem wir da nerven müssen, bis das so ist. Nein, es ist dein Vater im Himmel. Und der hat ein großes Anliegen. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen, die ihn suchen und die ihn bitten, einzugreifen. Und da reicht ihm oft eine Person. Und die könntest du sein. Verstehst du, warum Paulus sagt, Leute, vor allem ist es wichtig zu beten. Fürbitte für Könige, für Regierende, für die Machthaber. Für all diese Menschen sollen wir beten. Meistens werden sie im Internet verflucht. Es wird nur Schlechtes berichtet. Wir sollen beten für sie. Und da steht alle. Dank. Also erstens hatten wir, du darfst für dich beten. Zweitens, du sollst für andere beten. Jetzt, du sollst danken. Wann hast du das letzte Mal für deinen Partner gedankt? Wann hast du das letzte Mal für den Teenager zu Hause gedankt? Für den Jugendlichen? Für die rebellische Tochter, die früher so nett war? Für den Chef, der manchmal so ein, also nicht so nett ist, und für den Mitarbeiter, für die Abteilung, Bundeskanzlerin oder einfach nur für die Kassiererin bei Aldi, Netto, Edeka? Wisst ihr, schimpfen, motzen, kritisieren, das ist uns irgendwie fast in die Wiege gelegt. Das lernen wir überall. Das wird auch immer irgendwie aggressiver. Und wir bringen unseren Kindern bei, Danke zu sagen. Und ich glaube, das müssen wir uns auch selber beibringen. Danke. Der gleiche Mann, Paulus, sagt einmal, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Und viele sagen, ich weiß gar nicht, was Gott will. Und ich habe selber mal eine Phase gehabt, wo ich nach dem Willen Gottes für mein Leben gesucht habe. Aber eigentlich ist es ja einfach. Hier steht es doch. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes für dich. Und einfach zur Erinnerung, Paulus saß nicht auf Mallorca und hat sich's gut gehen lassen, als er diese Zeilen hier geschrieben hat, sondern er saß im Knast. Und er hatte sicher Wünsche und wäre auch gerne weitergekommen, aber er schreibt, seid dankbar. Und wenn wir beten, wenn wir bitten, fürbitten, wenn wir danken, dann verändert sich unser Blickwinkel. Wenn wir beten, verändert sich unser Glaube. Wenn wir beten, verändert sich die Not des anderen. Und manchmal höre ich auch von Leuten, es tut einfach so gut zu wissen, da betet jemand für mich. Die Not ist vielleicht noch da. Die Krankheit ist vielleicht auch noch da. Aber allein dieses Wissen, dass da jemand betet, schon das verändert. Zum Schluss möchte ich uns zwei konkrete Dinge einfach mitgeben. Vor allem anderen. Nimm das mal so ganz wörtlich. Bevor du morgens in den Tag gehst, in dein Auto steigst, zur Bahn läufst, vor allem anderen bete. Ich ermutige dich, nimm dir morgens 5 Minuten, 5 Minuten reichen erstmal, und bete. Für den Menschen, mit dem du gleich am Tisch zusammensitzt, für deine Familie, für die Arbeit, für die Gespräche, für die Meetings, die da stattfinden, für die Mitarbeiter, denen du begegnen wirst, für die Menschen, denen du begegnen wirst, für die Not, der du begegnen wirst, auch für alles Ungeplante, vor allem bete. Lege deinen Segen auf alle Gespräche, auf schwierige Entscheidungen, vor allem bete. Vor allem, wenn du in die Nacht gehst, bete. Claudia und ich machen das abends, also wenn wir zusammen sind, schon und bringen dem Herrn einfach nochmal alles. Den Tag, Familie, Gemeinde, die Nacht. Bete gegen Schlaflosigkeit, gegen Albträume. Auch wenn du einfach mal ein vorgefertigtes Gebet nimmst. Du kannst im Internet heute, die guten Seiten des Internets, kannst du die Gebete rausziehen von Dietrich Bonhoeffer, kannst schauen, wie ist er in den Tag gegangen, was hat er gebetet. Oder Franz von Assisi, habe ich mir mal eins rausgesucht, wie er in den Tag gegangen ist. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, wenn ich heute Hass begegne, wenn ich Lieblosigkeit begegne. Nimm dir 5 Minuten, 5 Minuten Audienz beim König. Bitten, Fürbitte, Danksagung. Ich ermutige dich, ich ermahne dich, das zu tun. Geh nicht so in den Tag hinein und wundere dich, was so alles passiert. Vor allem bete. Und das zweite praktische, bete für die Menschen, die dir auf dem Herzen sind. Oder bete wieder für die Menschen, die dir auf dem Herzen sind. Dein Ehepartner, die Kinder, Freunde, Kollegen. Mach dir eine Gebetswand oder mach dir ein Gebetsbuch oder Gebetskarten und notiere das und bete für die Menschen. Bleib dran. Vielleicht die drei oder den einen einfach vor Gott bringen. Vor allem, tu das. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal den Text lesen. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und für die anderen Menschen in führenden Stellungen beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Ich möchte uns noch einen Augenblick der Stille geben, wo jeder so ein bisschen nachsinnen kann. Ich gebe euch 2 Fragen einfach mit, die ihr bewegen könnt. Welcher Gedanke war vielleicht neu für dich? Und welchem Impuls möchte ich folgen? 1 Minute, ich beschließe das mit Gebet. Herr Vater, und ich glaube dir, dass es wichtig ist, dass wir beten. Du, der du alles selbst machen könntest, du brauchst unser Gebet nicht, es ist für uns. Und ich glaube dir, wenn du in deinem Wort sagst, vor allem betet, ruft mich an, sprecht mit mir. Bringt mir eure Anliegen und betet füreinander. Und ich bete, dass dein Geist uns erinnert an das, was du uns heute Morgen gesagt haben wolltest. Einen Gedanken, eine Erinnerung, eine Ermahnung, eine Ermutigung, was immer es auch ist. Und ich befehle dir das an und bete, dass du uns erinnerst. Amen. Gibt noch ein Lied, ne? Wird noch ein Lied angeschlagen.